Der Wohnblock liegt im Arm wie ein böses Tier. Er spricht vom Ruf nach ihr, doch sie bleiben. Spuckt sie in den kalten Wind.